Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Wir schauen auf neue Filme, die jetzt starten. Einer davon in den Kinos, der andere bei einem Streamingdienst. Hartwig Tegler, schönen guten Abend. Guten Abend. Eine Dokumentation, die im Kino starten wird, die Legende vom hässlichen König von Hüseyin Tabak, darüber reden wir. Aber erst einmal reden wir über den neuen Film von Paul Greengrass, der bei Netflix zu sehen ist ab sofort, 22. Juli. Ich meine, das ist ja nicht ganz neu, dass Netflix da durchaus auch schon mitmischt, sozusagen auch bei Filmfestivals. Wir haben sie erlebt, wie dort Alfonso Cuarón, ne, in Venedig dort gewonnen hat mit einem Netflix-Film. Und auch dieser Film mit von Paul Greengrass war ja in Venedig zu sehen. Es geht um den 22. Juli 2011, die Attentate in Oslo und auf der Insel Utøya. Da gibt es auch schon einen anderen Film, der im Kino läuft. Wie erzählt Greengrass von diesen Attentaten? Ja, er erzählt erstmal ganz chronologisch von diesen beiden Attentaten. Sie sagten ja in Oslo und dann auf der Insel. Der Attentäter, wir sehen, wie der Attentäter Breivik die Bombe baut, sie vor dem Gerichtsgebäude in Oslo platziert. Nach der Explosion setzt er über auf die Insel Utøya, wo eben dieses Sommercamp der norwegischen Arbeiterjugend stattgefunden hat, und ermordet dann systematisch Schuss für Schuss 69 Menschen. Und ganz anders als bei Erik Poppe, diesem anderen Film über dieses Thema, bleibt Paul Greengrass nicht auf Utøya, sondern er schneidet in seinem Film 22. Juli um, vom Mörder zum Krisenstab, zu den Politikern, zu den verzweifelten Eltern, und zeigt dann am Ende auch die Gerichtsverhandlung. Was hat Sie eher fasziniert oder eher überzeugt? Diese, wie man so schön sagt, One-Shot-Inszenierung von Erik Poppe, die seit einigen Wochen im Kino ist, eben ohne Schnitt, immer an einem der Opfer entlang, oder eben das, was wir jetzt bei Netflix sehen können, was vermutlich etwas konventioneller aufgebaut ist? Absolut richtig. Es ist die konventionellere Inszenierung und sie hat mich vollkommen überzeugt, gerade im Vergleich zu Erik Poppe. Ich möchte es mal an zwei Beispielen deutlich machen. Es ist zum einen ja so, dass der Name des Attentäters Breivik bei Erik Poppe nicht genannt wird. Er selber wird nicht gezeigt, ist nur mal so kurz als Schatten oder als Phantom schießend im Wald zu sehen. Und damit wollte der Filmemacher, der norwegische Filmemacher Erik Poppe, wie er sagte, immer wieder in Interviews die Würde der Opfer wahren. Aber das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz fadenscheiniges Argument. Den Mörder Breivik gibt es, er ist Teil dieser Welt. Ihn jetzt mittels eines Bilderverbots auszublenden, das ist aus meiner Sicht ganz falsch. Und wir können bei dem Erik Poppe-Film auch sehr genau beobachten, wie das für seinen Film schwerwiegende Konsequenzen hat. Denn diesem Rechtsextremisten wird gerade durch dieses Nichtzeigen eine Aura des Mythischen verliehen, was ich ganz falsch finde, Mythos als Kontrapunkt zur Aufklärung. Insofern kann man den Film von Paul Greengrass, in dem der Attentäter von einem Schauspieler dargestellt wird, zwar konventionell finden, aber ich finde politisch sehr viel präziser. Aber Erik Poppe ist eben immer bei den Opfern, immer sozusagen auch bei dieser Hauptfigur, die ja dort um ihr Leben rennt. Und bei Paul Greengrass ist es offenbar anders, hat verschiedene Perspektiven, wie Sie es gerade beschreiben. Die Frage ist natürlich immer wieder bei diesen ganz schrecklichen Attentaten, die wirklich die ganze Welt geschockt haben. Wie erzählt man von den Opfern? Wie lässt man sie auch reden über das, was ihnen vorgefallen ist? Und eine Szene im Film von Paul Greengrass hört sich folgendermaßen an. Ich musste wieder erlernen, wie ich meinen Körper benutze. Musste wieder laufen lernen. Lernen, wie ich eigenständig essen kann. Ich kann meinen linken Arm kaum noch benutzen. Und bin auf einem Auge blind. Ich habe ein Fragment seiner Kugel in meinem Kopf stecken, das mich jederzeit töten könnte. Und das Schlimmste ist, dass er hat Anders und Simon getötet, meine besten Freunde. Also was für einen Blick auf die Opfer hat Paul Greengrass? Also erstmal bringt er uns in Distanz zu dem Geschehen. Wir sind die Beobachter und damit belässt uns Greengrass auch. Und das ist aus meiner Sicht genau die Position, die wir haben müssen, um auf sowas zu schauen. Wir können gar keine andere Position als Zuschauer haben. Es wäre absurd zu glauben, wir könnten aus dem Kinosessel heraus das empfinden, was die Menschen, die Jugendlichen, die Erwachsenen dort empfunden haben, die im Wald lagen, während einer versuchte, sie abzuknallen. Das ist das eine. Aber das Verblüffende ist, durch diese eher distanzierten Blick, den Paul Greengrass wählt, entwickelt sich in seinem Film eher ein Gefühl von Empathie. Und das finde ich spannend und das ist für mich auch überzeugend. Sie haben das ja eben an dem O-Ton gezeigt, das ist ein Überlebender und der dann auch ein Statement gibt, ein junger Mann, der fast erschossen, ermordet worden ist, der gibt ein Statement für eine demokratische Gesellschaft, die nicht geprägt ist von Hass und Gewalt. Also ich finde konventionelle Inszenierung, ja, aber viel, viel überzeugender. Aber eben nicht im Kino, sondern nur bei Netflix. Ja, und das ist natürlich die Zäsur, über die wir reden müssen. Also trotz Auftritt, Premiere in Cannes, Entschuldigung, in Venedig. In Cannes wäre dieser Film nie. Da hätte wurde der Netflix nie, ja eher ausgeschlossen. Ne? Ja. Ausgeschlossen. Ja. Also richtiger Versprecher. Also es gibt mehrere Filme, Sie hatten das schon erwähnt, eben dieser Paul Greengrass-Film, der neue Coen-Film, der neue Film von Alfonso Cuarón. Die werden wir alle nur oder auch nicht nur auf dem Streamingdienst Netflix sehen werden in den nächsten Wochen. Also die Zäsur, der Strukturwandel, das Kino ist nicht mehr der Ort, an dem große Filme zunächst zu sehen sind, sondern er wird, die großen Filme kommen dann vielleicht sogar direkt zum Netflix. 22. Juli, also von Paul Greengrass, ab sofort bei Netflix zu sehen.